Das Ö1 Hörspiel. Natascha Konopitzky begrüßt Sie. Unser heutiges Ö1 Hörspiel führt Sie ins antike Griechenland, nach Mykene, zur Königstochter Elektra. Der Hörspielautor Helmut Peschiner hat die 2500 Jahre alte Tragödie bearbeitet, eine klare gegenwärtige Sprache gefunden, die Handlung auf das Wesentliche reduziert, den Chor gestrichen und den Pathosregler ein bisschen nach unten geschoben. Harald Krever führte bei Elektra Regie. Na, was die große Stärke der Textfassung ist oder der Bearbeitung ist, dass der Helmut Peschiner versucht hat, die Geschichte sehr stringent zu erzählen, die Mythologie so weit rausgenommen hat, soweit sie unverständlich ist oder für uns heute nicht mehr verstehbar ist. Und was ich sozusagen noch gemacht habe, um das sozusagen ein bisschen verständlicher zu machen. Wir arbeiten in diesem Stück sehr viel mit inneren Stimmen. Wir haben schon versucht, das sehr transparent zu halten, dass man der Geschichte folgen kann. Das ist ja eine ganz tolle Geschichte. Also man könnte das Stück ja auch nennen, eine schrecklich nette Familie. Wäre auch ein Titel für Elektra. So haben wir es versucht auch zu erzählen. In guter griechischer Tragödientradition machen Verrat, Rache, Vergeltung und Mord auch vor den engsten Anverwandten nicht Halt. Die Vorgeschichte. König Agamemnon verlässt Mykene für viele Jahre. Er kämpft als Oberbefehlshaber der Griechen im Trojanischen Krieg. Um Troja zu erobern, muss er aber leider seine Tochter Iphigenie opfern. Das nimmt ihm seine Frau Klytämnestra sehr übel, also erdolcht sie ihn nach seiner siegreichen Rückkehr. Was wiederum die andere Tochter, nämlich Elektra, mit Hass und Rachegelüsten erfüllt. Hören Sie nun nach Medea und Antigone ein weiteres Ö1 Hörspiel über eine Frauenfigur der griechischen Antike. In der Rolle der Elektra tritt Sarah Victoria Frick auf, die im November als beste Schauspielerin mit dem Nestroy-Preis 2022 ausgezeichnet wurde. Die Handlung von Elektra setzt 7 Jahre nach dem Mord an Agamemnon ein und erzählt die Ereignisse eines Tages im Königspalast von Mykene. O heiliges Licht und himmlische Luft, die ihr meine Klagelieder alltäglich hört. Wie oft habe ich um meinen Vater geweint und geklagt, der nicht im Krieg in der Fremde seinen Tod fand, sondern von seiner Frau, meiner Mutter, ermordet wurde. Mit Hilfe des Aigisthos, der nun mit ihr das Bett teilt. Sie beide spalteten, wie Holzfäller einen Eichbaum, das Haupt meines Vaters mit dem blutigen Beil. Und niemand außer mir beweint dich und dein bitteres Ende, Vater, der du schändlich und erbärmlich gestorben bist. Niemals werde ich meine Klagen beenden. Rächen will ich den Mord an meinem Vater Agamemnon. Komm du mir zu Hilfe, lieber Bruder Orest, der du in der Fremde bist, wohin ich dich als Kind brachte, um dich vor der Rache des Bulas und unserer Mutter zu schützen, die ihren eigenen Spross töten wollte, um die Macht an ihn nicht zu verlieren. Ich allein bin zu schwach, den Vater zu rächen. Elektra. Ein Hörspiel von Helmut Peschiner. Nach Sophokles. Elektra, Kind dieser schändlichen, gottlosen Mutter. Kummer und Gram nagen an dir. Deinen Vater Agamemnon hat sie heimtückisch ermordet. Mit Hilfe des Bulas, Aigisthos. Die Mörder, sie seien verflucht. Aber weder mit Klagen noch mit Gebeten wirst du deinen Vater wieder lebendig machen. Du richtest dich so selbst zugrunde. Nicht nur du allein, liebes Kind, bist mit diesem großen Leid beladen. Du hast auch Blutsverwandte. Chrysotim ist deine Schwester. Lebt hier mit dir, an deiner Seite. Und der ferne Orest, dein Bruder, wenn er zurück in die Heimat kommt, um anzutreten, sein Erbe? Unermüdlich warte ich auf ihn, auf meinen Bruder. Fasse Mut, Kind. Noch gibt es die Gerechtigkeit. Meine Hoffnung ist längst geschwunden, liebe Frau aus Mykene. Ich lebe ohne Eltern dahin. Kein Gatte bietet mir Schutz und Hilfe. Ich werde behandelt wie ein fremdes Weib. Eine unwürdige Magd bin ich, im eigenen Haus. Eine Sklavin. Hungern lässt man mich. Mich hat das Leben bereits verlassen. Gleich nach seiner Rückkehr aus dem Krieg wurde er erschlagen. Dein Vater Agamemnon. Heimtücke und Arglist haben diese Tat ersonnen. Lust und Gier haben sie vollbracht. Dir aber, Elektra, rate ich im Guten erzeuge nicht auch du Unheil über Unheil. Kann denn mein Elend gemessen werden? Soll man die Toten vergessen? Wenn der Verstorbene bloß Staub ist, ein Nichts, und selbst noch im Tode entehrt, wenn die Mörder nicht Blut für Blut zahlen müssen, dann gäbe es keine Scham und keine Frömmigkeit mehr auf Erden. Mein Kind, helfen will ich dir und dir gehorchen. Verzeiht mir die endlosen Klagen. Aber wie kann ich schweigen bei solcher Schmach in meines Vaters Haus, wie ich sie täglich sehen muss? Von meiner Mutter, die mich gebar, werde ich gehasst. Mit meines Vaters Mördern lebe ich unter einem Dach. Muss ihnen hörig sein. Sie entscheiden und gebieten über mich. Muss Tag für Tag mit ansehen, wie Aigisthos, der Mörder, auf dem Throne meines Vaters sitzt, sich mit seinen Kleidern schmückt. Und das Äußerste von allen Freveltaten, im Ehebett des Vaters mit der mörderischen Mutter, wenn man sie noch Mutter nennen kann, die sich von ihm beschlafen lässt. Tolldreist ist sie, lachend über das, was sie getan, als hätte sie nichts zu befürchten, schimpft und flucht maßlos gegen mich. Nur wenn sie hört, Orest könne kommen, rast sie vor Wut und schreit, du hast an allem Schuld, es ist dein Werk. Du hast Orest weit weg in Sicherheit gebracht, damit ihm nichts geschehe. Dafür sollst du büßen. So schreit sie auf mich ein. Und ihr Buhler hetzt sie noch mehr auf. Ich aber warte noch immer auf Orest, dass er mich hier erlöse und uns räche. Und vergehe voll und ganz an diesem Leid. Wenn du so sprichst, kann dich Aigisthos hören. Wäre er hier, ich dürfte gar nicht aus dem Haus. Er hat zum Glück Mykene verlassen und ist jetzt auf dem Land. So kann ich dich unbesorgt etwas fragen. Ja, sprich, frag, was du willst. Was meinst du? Kommt Orest, dein Bruder, bald oder zögert er? Er hat mich wissen lassen, dass er kommen wird. Doch wann und wie, es ist nicht sicher. Er zögert wohl. Ich zögerte damals nicht, um ihn zu retten. Sei still. Ich sehe, Chrysotim ist deine Schwester kommen. Grabspenden trägt sie in den Händen. Was soll das wieder, Schwester? Was machst du außer Haus und klagst in aller Öffentlichkeit? Hast du denn noch immer nicht verstanden, dass jeglicher Groll vergeblich ist? Auch ich leide ja an diesem Zustand. Nur fehlt mir die Kraft, das heimtückische Paar zu hassen. Was nützt eine Tat, wenn sie nicht treffen kann? Das musst auch du einsehen, Elektra. Freilich, das Recht ist auf unserer Seite. Will ich jedoch in Freiheit leben, muss ich den Mächtigen gehorchen. Grausam und furchtbar, wie du unseren ermordeten Vater vergessen kannst, dessen Tochter du bist und zur mörderischen Mutter hältst. Denn alles, was du sprichst und denkst, das kommt von ihr. Keinen eigenen Willen hast du. Entscheiden musst du dich, feige oder mutig zu sein. Mich, die ich den Vater rächen will, verhinderst du daran, statt mir zu helfen. Aus Feigheit bloß, redest von Hass. In Wirklichkeit jedoch hältst du es mit des Vaters Mördern. Setz du dich ruhig an den reich gedeckten Tisch und leb im Überfluss. Mir reicht es, wenn ich ehrlich zu mir bin. Nicht eines edlen Vaters Tochter bist du. Du bist die Tochter einer Mörderin. Sprecht beide nicht im Zorn. Denn eine jede kann von der anderen lernen. Ich für meinen Teil hätte nicht damit begonnen, käme nicht noch Schrecklicheres auf meine Schwester zu, das ihr lautes Klagen beenden wird. So sag das Schreckliche. Benenn es. Ich will dir alles sagen, was ich hörte. Sie haben vor, wenn du dein Klagen nicht beendest, dich in ein dunkles Kerkerloch zu stecken, wo kein Sonnenstrahl dich treffen kann. Lebendig wollen sie dich begraben. Noch ist es Zeit. Besinne dich. Sei klug und einsichtig. Das haben sie beschlossen? Sobald Aegisthos wiederkehrt. Er soll nur kommen, und zwar rasch. Was sagst du da? Bist du denn ganz von Sinnen? Um möglichst weit entfernt von euch zu sein. Um dieses Leben aufzugeben? Ist es denn gar so schön, das Leben hier? Das könnte es sein, wenn du vernünftig wärst. Du magst den beiden schmeicheln, doch ich nicht. Den Vater will ich rächen. Und wenn es sein muss, dabei untergehen. Unser Vater, das weiß ich, wird uns vergeben. Das sind die Worte einer Feigen. So hörst du nicht auf mich? Niemals. Noch nie war ich mir so sicher. So gehe ich, wohin man mich geschickt. Wo willst du hin? Die Mutter schickt mich zu des Vaters Grab, um es zu schmücken. Zum Grabe ihres ärgsten Feindes schickt sie dich? Den sie erschlug. Das willst du sagen. Wer oder was brachte sie dazu? Wer hat dir das geraten? Ein Albtraum war es wohl. Ein Schreckensbild. Jetzt sehe Hilfe ich. O Götter, steht mir bei. Aus ihrer Angst schöpfst du nun Mut? Wenn du den Traum erzählst, kann ich es vielleicht sagen. Es ist nur wenig, was ich dir erzählen kann. So sag es. Auch wenige Worte können viel bewirken. Es heißt, dass unser Vater ihr erschien in strahlendem Licht und Glanz. Seinen Herrscherstab habe er ergriffen, den nun Aegisthos für sich in Anspruch nimmt. Ein blühender Zweig entsprang daraus, der über das gesamte Land Mykene einen Schatten warf. Das habe ich gehört. Sonst weiß ich nichts. Dann hat sie mich ans Grab geschickt. Und nun bitte ich dich, folge mir, damit kein Leid geschehe. Nein, meine Liebe, diese Gaben von dem verhassten Weib bringst du nicht auf Vaters Grab. Ihm, den sie selbst erschlagen, das wäre eine Sünde und ein Frevel. Mit dem Haar des Toten wischte sie sein Blut zur Sühne vom Fallbeil ab. In alle Winde werden wir die Gaben streuen. Oder besser, für ihre letzte Ruhestätte aufbewahren. Als Schmuck für ihre Gruft. Du aber schneide die Spitzen deiner Haare ab und von mir gib unserem Vater diese Strähne und meinen Gürtel. Bitte ihn, als Retter möge er uns erscheinen und dass sein Sohn Orest, unser Bruder, bald lebend wiederkehre. Tu dies, liebe Schwester, für uns beide und für ihn, unseren Vater, der im Grabe ruht. Deine Schwester sprach ein frommes Wort, Chrysothemis. Und wenn du weise bist, so folge ihr. Ich will es tun und gehe. Doch eine Bitte habe ich. Sprecht nicht darüber. Denn wenn die Mutter davon hört, so müsste ich es bitter büßen. Gerechtigkeit wird kommen, liebes Kind. Elektra, mein Herz ist hoffnungsvoll. Seit ich den Traum vernommen habe, bin ich getröstet. Verfluchte Gier trieb das ruchlose Paar zum Mord und in ein blutiges Bett. Nie kann dies ungerecht vorübergehen an beiden Tätern. Doch Vorsicht! Da sehe ich Clytemnestra kommen. Du treibst dich also wieder frei herum. Wagst es, weil mein Mann Aegisthos die Stadt verlassen hat, der dir es verboten hat. Und nun erzählst du überall, ich sei tyrannisch. Herrsche gegen alles Recht. Sei eine böse Herrin und verhöhne dich. Ich habe keinen Hohn gegen dich. Muss aber immer von dir hören, dass dein Vater durch mich gestorben sei. Nun gut, ich will es gar nicht leugnen. Doch die Gerechtigkeit war es, nicht ich allein. Denn dieser, dein Vater, opferte den Göttern deine Schwester Iphigenie. War dies nicht eines entmenschten Vaters Tat? Und auch Iphigenie spräche so, könnte sie hier reden. Ich für meinen Teil fühle mich nicht schuldig am Geschehenen. Und wenn du anders denkst, dann bilde dir ein richtig Urteil, bevor du mich verdammst. Wenn du es mir erlaubst, so will ich es dir sagen, wie es mit dem Schicksal meiner Schwester und meines Vaters wirklich war. Ja, ich gestatte es dir. Nun sprich. Den Mord an meinem Vater gibt sie also schamlos zu. Ob nun mit Recht oder auch nicht. Ich aber sage, es gab kein Recht zum Mord. Aigisthos, mit dem sie jetzt noch lebt, hat sie dazu verführt. Mein Vater musste Iphigenie opfern. Es war der Wunsch der Göttin Artemis, die er beleidigt hatte. Alle Winde ließ sie stillstehen, sodass es kein Weiterkommen gab für all seine Schiffe. Kein Weg zeigte sich dem Heer nach Troja. Keine Lösung war zu sehen. Deshalb hat unser Vater Iphigenie schmerzvoll opfern müssen. Jedoch hat er sie nicht, wie es die Göttin wünschte, getötet. In Aulis ließ er sie für immer. Und musste er deshalb durch sie den Tod erleiden? Nach welchem Recht? Und hieß es Blut um Blut, mit Fug und Recht, müsste sie die Erste sein, die sterben muss, zum Tod verurteilt. Sie begeht die allerschändlichsten Taten, da sie mit diesem Bluthund schläft, der ihr beim Morden an dem Vater beistand. Und diesem gebiert sie auch noch Kinder, die sie liebt und hegt. Die Erstgeborenen jedoch, die rein und ohne Sünden sind, hält sie von sich fern. Oder ist dies für sie Vergeltung? Zur Besinnung mahne ich sie umsonst. Ist keine Mutter mir. Ist meine Herrin. Eine Sklavin bin ich, nicht Tochter. Gedemütigt von ihr und ihrem Buhler. Und ihr Sohn Orest, den ich aus ihren Fängen retten konnte, verbringt ein bitteres Dasein. Vereinsamt in der Ferne, den ich als ihren Rächer aufgezogen hätte, wie sie meint und fürchtet. Ja, das hätte ich auch getan, hätte ich es vermocht. Nenn mich ruhig grundverdorben, frech und schamlos. Denn wenn ich es bin, dann bin ich deine wahre Tochter. Zornend brannt sehe ich Elektra. Und ob sie im Recht ist, kümmert sie nicht mehr. Um diese sorge ich mich nicht mehr, die ihre Mutter derart schamlos schmäht. Sie ist zu allem fähig, wie wir sehen. Glaub mir, ich empfinde Scham bei jedem Wort. Ich weiß auch, dass es sich nicht ziemt, so mit dir zu sprechen. Jedoch so, wie du zu mir bist alltäglich, die Feindschaft und der Hass, die du mir entgegenbringst, sie zwingen mich dazu. Gemeinheit gebiert Gemeinheit. Soll ich nun vielleicht schuld an deinen bösen Worten sein? Du bist es doch, die hier das Wort hat. Dein ist die Tat und Taten schaffen sich die Worte. Kehrt erst Aigisthos heim, so sollst du mir diese Frechheit büßen. Siehst du, im Zorn reißt es dich hin. Hast mir doch erlaubt zu sagen, was ich wollte. Du aber kannst nicht zuhören. Lass mich in aller Stille opfern. Lang genug habe ich dir zugehört. Oh, gerne. Gehe hin und opfere. Ich spreche keine Silbe mehr. Seht nur, Frauen, da kommt ein Fremder auf uns zu. Ihr Frauen, könnt ihr mir sagen, ob dies der Palast des König Aigisthos ist? Dies ist der Palast. Du hast recht vermutet. Und vermute ich richtig, dass dies die Gattin des Königs ist? Ja, so ist es. Die, die hier vor dir steht. Eine frohe Kunde bringe ich dir von einem Freund, Gebieterin. Und deinem Mann, dem König Aigisthos. Ich will dich hören. Doch vorweg sag mir, von wem bist du gesandt? Von Otheus, euer Freund, schickt mich zu euch in einer großen Sache. Da du von einem Freund kommst, wirst du Erfreuliches zu melden haben. Ich sage es kurz heraus. Orest ist tot. Entsetzlich. Oh, ich Arme. Dies ist mein Todesurteil. Was? Was sagst du, Fremder? Orest ist tot. Ich sag es noch einmal. Vernichtet bin ich nun, ich Unglückselige. Du sei ganz still und kümmere dich um dich. Du aber, fremder Mann, sag mir die Wahrheit. Stimmt es denn wirklich? Und wenn ja, wie ging Orest zugrunde? Dies zu berichten hat man mich hierher gesandt. Er trat in Delphi bei den Kampfspielen an, von allen sehr bewundert. Man pries Orest, den Sohn des Agamemnon, der einst den Heldenherzug führte. Was soll ich sagen? Jeden Wettkampf konnte er gewinnen. Am letzten Morgen fand das Wagenrennen statt. Es waren derer 10, die teilgenommen haben und die beim ersten Fanfarenstoß wegstoben wie Geschosse. Die ganze Bahn war erfüllt von dem Getöse. Staub flog auf und alle 10 wie in eine Eins vermengt. Doch plötzlich geht eines der Gespanne durch. Es kommt zu einem Unfall. Viele prallen zusammen. Eine Flut von Brüchen, Stürzen. Orest und ein anderer bleiben über. Und es beginnt ein wilder Zweikampf. Orest steht aufrecht, ohne zu wanken, in seinem Wagen. Da prallt er unversehens an die Wendesäule. Die Wagenachse bricht in zwei. Orest stürzt aus dem Wagen, verstrickt sich in den Lederriemen und wird am Boden mitgeschleift. Dann wieder hoch emporgeschleudert, bis endlich die Pferde gebändigt werden können. Der tapfere Orest, blutüberströmt, war so entstellt, dass man beinahe nicht erkennen konnte seinen armen, geschundenen, toten Leib. Verbrannt hat man den Leichnam gleich. Dies war der Hergang. Beim Hören schon entsetzlich, doch furchtbarer war anzusehen, was sich unseren Augen bot. So ist nun das gesamte Herrscherhaus dahin. Was soll ich dazu sagen? Nenne ich es Glück? Nenne ich es Unglück? Nenne ich es Gewinn? Doch welch ein Jammer, dass ich durch den Tod des Kindes das eigene Leben retten kann. Weshalb bedrückt dich meine Nachricht so? Die Macht der Mutterschaft ist gewaltig. Was du geboren hast, es möge dich auch noch so kränken, du kannst es niemals hassen. So bin ich also, wie es scheint, umsonst gekommen. Niemals umsonst? Wenn du mir sicher meines Sohnes Tod bezeugst, der mir entfremdet, zu gefährlich wurde, mir beständig die Ermordung seines Vaters vorwarf und mir aus der Fremde drohte. Furchtbares musste ich von ihm erwarten. Wie eine Todgeweihte fühlte ich mich durch ihn. Jetzt bin ich aller Schrecken los, die mir die Kinder machten. Befreit von ihm und damit auch von ihr. Die da. Weit schlimmer, weil sie in meinem Hause wohnt und Tag für Tag mir meine Lebenslust aussaugt. Jetzt aber werden wir wohl in Ruhe die künftigen Tage verbringen können. Welch ein Jammer. Orest, mein Bruder, du bist tot. Und unsere Mutter höhnt dich und triumphiert dadurch. Um dich steht es jetzt nicht gut, Elektra. Höhne du nur frech, im Augenblick deines Glücks. Dass ich mir nicht durch dich verderben lasse. Mit uns ist es aus. Dich auszulöschen glückt uns nicht. Zu großem Dank bin ich dir verpflichtet, fremder Alter. Hast du doch der lästigen Schwätzerin alle Hoffnungen genommen? So gehe ich, denn da alles hier erledigt ist. Oh nein, bleib und geh mit mir ins Haus. Die da lassen wir draußen weiter schreien und ihr Leid bejammern. Man müsste glauben, dass eine Mutter von Schmerz und Leid durchdrungen weint und jammert um ihren Sohn. Doch nein, sie lacht und geht. Dein Tod, Orest, hat mich vernichtet. Die einzige Hoffnung, du würdest kommen, unseren Vater zu rächen und mich zu schützen, ist nun dahin. Wohin soll ich nun gehen? Allein bin ich und ohne Hilfe. Habe weder dich noch unseren Vater. Muss nun wieder diesen Menschen dienen, die mir so verhasst. Den Mördern meines Vaters bin ich ausgeliefert. Doch nein, ich gehe nicht mehr in dieses Haus, will nicht mehr mit diesen Menschen leben, den Vater mördern. Hier vor dem Tore werde ich bleiben, ohne Freunde, ohne Hilfe. Es schlage mich der Tod, dem ich im Weg bin. Eine Wohltat wäre es für mich. Es gibt nichts mehr im Leben, das mich freut. Kind, was weinst du? Schrei nicht zum Himmel, Mädchen. Willst du mich trösten? Verloren habe ich meinen Vater und nun auch noch den Bruder, meine letzte Hoffnung. Auf jeden Menschen harrt der Tod. Doch welcher? Im Riemenzeug verstrickt, zertreten von dem Huf der Pferde, verbrannt und eingeäschert ohne letzten Abschied. Liebste Schwester, vor Freude komme ich hergelaufen, denn Freude bringe ich dir und Ruhe von all dem Üblen. Wie könntest du mir Hilfe bringen, wo kein Ende des Leids zu sehen ist? Unser Orest ist da. Er lebt. So wahr, wie ich hier stehe. Hat Unglückselige der Wahnsinn dich erfasst? Dass du mit unserem Leid noch Spott treibst? Nein, kein Spott. Orest ist da. Und welcher Mensch hat dir das gesagt, dass du ihm so sehr traust? Ich selbst. Ich bin dieser Mensch. Niemand sonst. Was ich gesehen, sind sichere Zeichen. Alle deuten auf sein Leben hin. Was sollen die Beweise sein? So, hör mir zu. Dann erst stell fest, ob ich dir gesund oder krank erscheine. So rede, wenn dir das Erzählen Freude macht. Als ich zum Grab unseres Vaters kam, sah ich es geschmückt mit allen Blumen, die es bei uns gibt. Ich schau herum, ob ich irgendjemand erblicken kann. Doch keine Menschenseele sah ich. Dann schleiche ich näher an das Grab heran und entdecke eine Haarlocke, frisch abgeschnitten. Ihr Anblick trifft mich schwer ins Herz, denn ich weiß mit Gewissheit, es ist vom Liebsten aller Sterblichen, von unserem Bruder Orest. Orest war da? Von ihm, nur ihm allein, kann dieses Zeichen sein. Wem sonst gebührt ein solches außer dir und mir? Nur mehr dem Bruder. Ich habe es nicht getan. Und unsere Mutter käme nie auf den Gedanken. Und tät sie täte es nicht insgeheim, sondern vor Zeugen. Nein, diese Ehrenzeichen kommen von Orest. Er hat das Grab geschmückt. Darum, liebe Schwester, fasse Mut. Hatte uns bisher das Unglück fest im Griff, so kann es sich ab heute in Glück verwandeln. Oh, welch ein Unverstand, Schwester. Du tust mir leid. Bring ich dir denn keine Freudenbotschaft? Du fantasierst, jagst einem Irrlicht nach. Ich habe alles klar gesehen. Ich weiß es. Tot ist unser Bruder, Unglückselige. Orest ist tot und damit unsere Rettung. Woher willst du das wissen? Von einem alten Mann, der ihn sterben sah. Und wer soll dieser sein? Wo ist er? Er ist im Haus, der Mutter sehr willkommen. Und von wem sind dann die Gaben auf des Vaters Grab? Vielleicht von einem Fremden, der Orest ehren will. Wie schrecklich. Und ich lief voll Freude mit meiner Botschaft her und ahnte nichts von unserem Leid, zu dem nur noch ein neues kam. So ist es. Wenn du mir jedoch folgst, dann sind wir unsere Leiden los. Soll ich die Toten auferstehen lassen? So von Sinnen bin ich nicht. Was soll ich tun? Was verlangst du? Du sollst das wagen, was ich dir raten werde. Falls es uns hilft, verweigere ich es nicht. Doch ohne Mühsal gibt es kein Gewinnen. Ich weiß. Und werde helfen, wenn ich es vermag. So höre, was ich beschlossen habe. Du weißt wie ich, dass wir von Freunden keinen Beistand erwarten können, da ja alle verstorben sind. Wir sind auf uns allein gestellt. Solange ich glaubte, unser Bruder sei am Leben, war auch die Hoffnung da, er würde uns zu Hilfe kommen und den Mord an unserem Vater rächen. Jetzt aber, da er nicht mehr ist, hoffe ich auf dich, dass du mit mir den Täter hinrichtest, der unseren Vater mordete. Den Aigisthos erschlagen wir gemeinsam. Denn worauf sollen wir noch hoffen? Bedenke unsere Lage, sieh die Wirklichkeit. Enterbt bist du, noch nicht verheiratet, was soll dir bleiben? Aigisthos ist nicht unbedacht, kinderlos will er uns haben, denn Nachkommenschaft aus unserem Blut würde ihn stürzen. Folgst du meinem Rat, dann bist du frei von all den Banden. Kannst dich vermählen, ein anderes Leben führen, bei den Bürgern großen Ruhm erlangen, weil wir das väterliche Haus errettet haben, gerecht den Mord an Agamemnon. Ehren muss man die beiden, die ihrer Väter Haus erretteten und ihre Feinde vernichteten, wird es heißen. Man wird uns rühmen, wird uns ehren. Deshalb lass dich überzeugen. Schaffe uns Ruhe von den Übeln und den Nöten. Tu es für dich, tu es für uns. Worauf vertraust du, dass du so kühn sprichst und mich als Mitverschworene haben willst? Als Frau und nicht als Mann sind wir geboren. Und schwächer sind wir als die Feinde. Auch haben sie mehr Glück als wir. Gib Acht, dass unser Unglück nicht noch größer wird, wenn irgendjemand uns so reden hört. Ich flehe dich an. Ich bitte dich, bevor wir völlig untergehen und niemand von uns überlebt. Beherrsche deinen Zorn. Sei endlich klug, nimm doch Verstand an und gestehe es dir ein. Nicht du bist mächtig, sondern die. Und deshalb füge dich. Sie hat recht, gib nach. Voraussicht und Besonnenheit sind unser höchstes Gut. Schwester, von dir habe ich nichts anderes erwartet. Ich dachte mir, dass du dagegen bist. So werde ich es allein vollbringen. Es muss geschehen und abgegolten werden. Hättest du bereits beim Mord an unserem Vater so gedacht, es wäre uns viel erspart geblieben. Ich wollte es schon damals, doch mein Geist war noch zu schwach. Behalte diesen Geist dein Leben lang. Du wünschst mir dies, weil du mir nicht helfen willst. Weil schlecht Gewagtes nicht gelingen kann. Deinen Verstand bewundere ich, doch hasse ich deine Feigheit. Vielleicht kommt bald die Zeit, wo du mich lobst. Das wird nie geschehen. Man wird es in der Zukunft sehen. Geh deiner Wege. Hier bist du fehl am Platz. Wenn du es nur begreifen wirst. Geh und erzähl es deiner Mutter, was du weißt. Verfeindet bin ich nicht mit dir. Aber du nimmst mir alle Ehre. Nur zur Vernunft will ich dich bringen. Ist es nicht so, dass ich mit allem Guten Recht so rede und so denke? Kommt es nicht hin und wieder vor, dass auch das Recht erheblichen Schaden bringen kann? Nach solchem Denken will ich nicht leben. Du änderst deinen Willen nicht. Nein. Ist doch Feigheit unser schlimmster Feind. Nichts, was ich sage, willst du einsehen. Schon längst bin ich dazu entschlossen. So will ich gehen. Wir kommen nicht zu Rande. Du willst nicht auf mich hören, ich lehne dein Tun ab. Gut, dann geh. Ich werde dir nicht folgen, auch wenn du es noch so sehr wünschst. Du glaubst, es sei vernünftig, so zu handeln. Nun gut. Bist du aber dann in Not, wirst du meinen Worten glauben und wirst bejahen, was ich sagte. Im Königshaus gab es seit eh und je nur Streit. Liebe und Eintracht gab es nie. Einsam, verraten fühlt sich Elektra, klagt über den toten Vater und will vom Schicksal schwer getroffen das Teufelspaar mit dem Tod bestrafen. Liebe Frau, bin ich auf dem rechten Weg? Lebt hier Aegist? Du bist am rechten Ort, Fremde. Ja, hier wohnt Aegist. Könnt ihr im Palast meine Ankunft melden? Die soll es melden. Die nächste Anverwandte. Dann geh, liebe Frau, und melde, von Phokis ist jemand da, der den Aegist sprechen will. O weh, ich Arme. Bringt dir für die Kunde, die wir hörten, die eindeutigen Beweise? Von einer Kunde weiß ich nichts. Was ist es, Fremder? Es schaudert mich. Die wenigen Reste von dem Toten bringe ich. In einer Urne, die du hier sehen kannst. Wie soll ich das ertragen? Es ist wahr. Meinst du in deiner Trauer den Orest? Dies ist die Urne, in der sein Körper ruht. So gib dies Gefäß in meine Hände, auf das ich es bejammern kann. Denn diese Asche, das sind wir. Du sollst es haben. Denn wer so flehentlich bittet, ist sehr befreundet. Oder blutsverwandt? Dies also ist mir von Orest geblieben. Fern jeder Hoffnung, mit der ich dich einst in sicheres Gewahrsam brachte, um dich vor dem Tod zu retten, empfange ich dich jetzt so und halte ein Nichts in den Händen. Bist weit von zu Hause auf fremder Erde als Flüchtling elendiglich umgekommen. Fern von der Schwester. Ich Ärmste konnte dich nicht mit liebevoller Hand waschen und schmücken, dem Feuer übergeben, wie es der Brauch ist. Fremde Hände taten dir den letzten Dienst, haben dich bestattet. Als kleines Aschenhäuflein kommst du nun in einer Urne. Du, auf den ich vergeblich wartete, du, den ich mit größter Sorgfalt pflegte, einer Mutter gleich. Ich, deine Schwester, war deine Amme. Mir allein galt dein kindlich Wort. Und alles ist nun vorbei an diesem einen Tag, da du gestorben bist. Alles ist weggerissen, wie von einem Sturm mit dir. Der Vater hin. Ich tot mit dir. Du fort auf Nimmerwiedersehen. Es jubelt nun der Feind. Besessen vor Freude rast die Mutter. Nein, nicht die Mutter. Eine Unmutter ist sie, vor der du bald erschienen wärst, um uns zu rächen. Doch diese Hoffnung ist mir nun genommen. Statt deiner, deine Asche, bloß dein Schatten. Weh mir, wie bin ich nun vernichtet. Nimm mich auf, Bruder, zu dir, auf dass ich künftig bei dir bin, da unten, für immer. Denn solange du am Leben warst, habe ich alles stets mit dir geteilt. So wünsche ich jetzt nur eins, als Tote nicht getrennt zu sein von deinem Grab. Als Tote. Denn die Toten leiden nicht. Von Sterblichen stammst du, Elektra, bedenk es. Und sterblich war auch Orest. Deshalb klage nicht allzu sehr. Uns alle trifft das nämliche Los. Wie schrecklich. Was sag ich? Wie finde ich Worte? Ich muss es ihr sagen. Warum sprichst du so? Was macht dir Kummer? Bist du Elektra? Ich bin es. Trostlos stehe ich da. Welch ein Elend muss ich sehen. Was seufzest du so sehr über mich? Gezeichnet sehe ich dich von vielen Leiden. Und siehst doch nur einen geringen Teil. Wie wäre es möglich, größeres Leid zu sehen? Da ich zusammen mit den Mördern leben muss. Mit welchen Mördern? Was meinst du damit? Mit den Mördern meines Vaters, denen ich nun dienen muss wie eine Sklavin. Wer kann dich dazu zwingen? Mutter nennt sie sich und hat mit Müttern nichts gemein. Wie soll das sein? Lässt sie dich hungern? Schlägt sie dich? Sie schlägt mich, lässt mich hungern, tut mir alles an. Und niemand kann dir helfen? Kann dich schützen? Nein, niemand. Es gab nur einen. Und du bringst mir seine Asche. Unglücklichste. Dein Anblick erfüllt mich ganz mit Schmerz. Du bist der Einzige bisher, der sich meiner erbarmt. Weil ich als Einziger litt wie du. Und deshalb kam ich auch. Du bist uns doch nicht irgendwie verwandt. Ich würde sprechen, könnte ich vertrauen. Du kannst vertrauen. Diese Frau ist treu. Stell die Urne ab, dann sollst du alles hören. Tu mir das nicht an. Nimm mir nicht das Liebste. Gib her. Es soll so sein. Nun nimmt man mir auch seine Asche. Das Letzte, das ich von ihm habe. Du musst ihn nicht beklagen. Der Tod des Bruders soll kein Grund zur Klage sein? Du hast keinen Grund dazu. So unwürdig soll ich sein, dem Toten gegenüber? Unwürdig? Niemandem. Doch, diesem, meinem Bruder in der Urne, die ich halte. Es ist dein Bruder nicht. Nicht Orest. Wenn dies nicht seine Asche ist, wo ist sein Grab? Es gibt kein Grab. Denn wer am Leben ist, der braucht kein Grab. Was sagst du da? Die Wahrheit. Lebt er denn? Lebt Orest? Ich bin noch am Leben, wie du siehst. Du bist Orest? Orest bist du? Hier, sieh. Der Siegelring des Vaters. Oh, schönster Tag. Oh, liebstes Licht, halte ich dich in den Armen? Ab jetzt immer. Liebe Frau, Bürgerin dieser Stadt, sieh, hier steht Orest, mein Bruder. Der durch List gestorbene und nun mit List gerettete. Mein Kind, ich sehe ihn und freue mich über dieses Glück. Mein Bruder, du bist heimgekommen. Ich habe dich so sehr ersehnt. Ich bin bei dir, doch schweige und gedulde dich, damit uns drinnen niemand hört. Ich fürchte nichts. Hinausschreien möchte ich es. Doch jetzt ist nicht der richtige Moment dazu. Für mich immer. Alle Zeit. Bin ich doch endlich frei und kann reden. Nur sorge dafür, dass dir diese Freiheit bleibt. Lass mir doch die Freude und nimm mir nicht die Lust, dein Antlitz anzusehen. Will dich jemand darum bringen? Wehe dem. Versprichst du dies? Zweifelst du daran? Lieber Bruder, nein. Du bist zu mir gekommen, ich hab dich nun. Dieses liebste Bild genieße ich. Komme, was mag, ich werde es nie vergessen. Spar dir solche Worte und teile mir nicht mit, wie verdorben unsere Mutter sein mag und wie Aegist das väterliche Erbe an sich reißt und verprasst. Wir haben keine Zeit dafür. Nur eines sage mir, und das ist wichtiger: wie wir den Hohn unserer Feinde beenden können. Wenn wir den Palast betreten, so zeig kein glückliches Gesicht. Jammere, wehklage, sprich von Unheil. Wenn alles dann vorüber, dann kannst du lachen und dich freuen und glücklich sein. Gern. So wie du es wünschst, Bruder, so will ich mich verhalten. Die Lage ist nun so. Die Mutter ist im Haus. Aegist hat es verlassen. Der Mutter könnte ich niemals Freude zeigen. Zu sehr hasse und verachte ich sie. Dafür ist meine Freude umso größer, seit ich dich sehe und nun wieder habe. Befiehl mir, was geschehen soll. Geh du voran, ich folge dir. Furchtbares werde ich tun. Doch schweig, ich höre jemand kommen. Ihr sind beraubten Narren, beide. Liegt euch an eurem Leben gar nichts mehr? Oder fehlt euch der Verstand? Hätte ich nicht aufgepasst an der Tür, unsere Pläne wären euch vorausgeeilt und früher im Palast gewesen als ihr selbst. Das Ärgste habe ich verhüten können. Nun aber hört mit langem Reden auf und mit eurer Wiedersehensfreude, denn wer in solcher Lage zögert, bringt sich um den Erfolg. Kommt, macht schnell. Was erwartet mich im Haus? Es wird dich niemand erkennen. Du hast berichtet, ich sei tot. Darauf kannst du dich verlassen. Was meinte sie dazu? Wie hat sie sich verhalten? Das will ich dir erst nachher sagen. Wer ist der Fremde? Sag es mir, Bruder. Erkennst du ihn denn nicht? Nein, ich kenne ihn nicht. Weißt du denn nicht mehr, wem du mich übergeben hast, damit man sich um mich sorge? So ist er der, der uns treu blieb, als man unseren Vater mordete? Ja, das ist er. Einziger Erretter des Hauses Agamemnon. Du bist es, der meinen Bruder aufgezogen hat. Warum hast du mir nichts gesagt, dich so verstellt, mich schier vernichtet mit deiner Schilderung? Jetzt bist du mir ein Vater, Freude dir. Keinen Menschen habe ich wie dich zuerst gehasst und dann geliebt und dies an einem Tag. Jetzt aber genug davon. Jetzt muss gehandelt werden. Glytämnestra ist jetzt noch allein im Haus. Doch sehr bald könnten ihre Beschützer kommen. Was nun getan und geschehen soll, das braucht nicht viele Worte. Ich gehe hinein und folgen soll die Tat. Doch du, Schwester, wache gut, dass Aegist nicht unbemerkt das Haus betritt. Geh hin, Orest, vollstreck es. Beistehen werden uns die Götter. Nun wird das Werk vollbracht. Ein wohlverdienter Lohn für diese Untat. Schnaubend, kein Sträuben hilft. Die Rache setzt ein, lechzend nach Blut. Der Sohn dringt ins Haus zum Sitz der Ahnen, deren Reichtum ihm gehört. Das feingeschliffene Schwert hält er fest in der Hand. Die Tat wird in Erfüllung gehen. Ach, liebe Frau, gleich wird Orest das Werk vollbringen. Wir aber müssen stillhalten und warten. Was tut er jetzt? Kannst du es sehen? Sie schmückt die Urne für das Grab. Orest steht neben ihr. Warum bist du nicht mit ihm gegangen? Dass uns Aegistos nicht plötzlich überrascht. O weh, was willst du? Bist du ein Freund mir oder... Mörder? Willst mich morden? Tu weg das Schwert. Du bist... Du... Orest? Du bist Orest. Du bist nicht tot? Willst du deine Mutter töten? Ich erkenne dich. Mein Kind. Willst du deine Mutter töten? Hab Mitleid mit deiner Mutter. Hab Mitleid mit deiner Mutter. Lass mich am Leben. Es wird geschrien. Sie schreit. Bettelt um Mitleid. Hörst du es nicht? Ich höre es. Mich schaudert's. Oh nein. Arme! Aegistos! Komm mir zu Hilfe! Aegist! Hilfe! Mann! Mein Sohn, Hilfe. Orest! Mein er Sohn! Er will mich morden! Orest, er will mich morden! Sie schreit erneut, sucht umsonst nach Hilfe. Oh Kind, o Kind, das Kind, ich das ich gebar, hab Erbarmen mit der Mutter. Die Frau, die dir das Leben schenkte, die willst du morden? Du bist mein Kind, doch. Hab Erbarmen. Erbarmen gibt es nicht. Hast dich seiner nicht erbarmt, des Vaters, deines Mannes nicht. Nun endet endlich dieser Fluch auf den gesamten Stamm. O weh, getroffen hast du mich. Mein Kind. Du tötest deine Mutter. Hab doch Erbarmen, Sohn. Lass ab, ich bitte dich. Geh in dich. Ich bereue. Schlag zu, Orest. Mit all deiner Kraft, schlag zu. Orest, mein Kind, lass ab, ich bitte dich. Leg hin das Schwert. Erschlag nicht deine Mutter. Schlag zu, schlag fest. Schlag auf sie ein. Vollbring die Tat. Wenn nur Aegisth auch schon getötet wäre. Da kommt Orest. Blut tropft von seiner Hand. Und blutig ist das Schwert. Orest, wie steht es? Gut steht es im Haus. Sehr gut. So ist sie tot? Nun brauchst du keine Furcht mehr haben. Sie kann dir nichts mehr antun. Nie mehr schmähen. Nie mehr wird dich ihr Hohn verletzen. Sei still. Ich sehe Aegisthus kommen. Er kommt zur rechten Zeit. Wo seht ihr ihn? Dort, aus der Vorstadt, kommt er her. Geht ins Haus, versteckt euch. Habt ihr das erste gut vollbracht, so führt nun auch das zweite durch. So soll's geschehen. Und tu es rasch. Ich bin im Haus und warte. Es wäre gut, ihm freundschaftlich zu kommen, damit er blindlings in die Rache stürzt. Sagt mir, wo ist der Fremde aus Phokis, der uns die frohe Botschaft bringt? Orest sei tot. Sei umgekommen auf der Rennbahn durch einen Unfall? Dich, Elektra, ja, dich, du Unverschämte, Dreiste, frage ich. Du wirst es wohl am besten wissen. Komm, sag es mir. Ich weiß es, ja. Wie sollte ich es nicht wissen, wenn meinen Bruder solches Unglück trifft? Wo ist der Fremde, der die Botschaft brachte? Drinnen im Haus, bei deiner Frau. Und meldete er zuverlässig, dass Orest tot ist? Er sprach nicht nur vom Tod, er führte ihn auch vor. So ist der Leichnam da. Kann ich ihn sehen? Ja, durchaus. Der Anblick ist jedoch nicht sehr erfreulich. Es ist das erste Mal, dass du mir eine frohe Botschaft bringst. Geh hinein, freu dich, falls dir der Anblick Freude bringen kann. Schweig jetzt! Öffne weit die Tore, damit es alle sehen können. Denn hätte jemand noch gehofft, dass er zurückkommt, kann er nun seine Leiche sehen und damit wissen, wer hier der Herr nun ist und wem man folgen soll. Ich bin jetzt ganz mit mir im Reinen. Spät nahm ich Vernunft an, doch jetzt diene ich dem Stärkeren. So komm und sieh. Nehmt fort den Schleier, damit ich trauern kann, um die Pflicht eines Verwandten zu erfüllen. Nimm selbst den Schleier weg. Denn was er zudeckt, sollst du ganz genau und nah sehen und ansprechen mit liebevollen Worten. Du rätst mir gut. Ich will dir folgen. Und ruft mir Clytemnestra. Man braucht sie nicht zu rufen. Sie ist dir ganz nah. Nimm weg den Schleier. Oh, weh mir. Was sehe ich? Wie ist mir nur? Du hast Angst? Was erschreckt dich so? In welches Netz bin ich geraten? Merkst du es noch immer nicht? Lebendig ist der Tote, den du meinst. Weh mir. Ich begreife es. Der zu mir spricht, kann nur Orest sein. Und du hast dich so lang getäuscht. Verloren bin ich. Es ist um mich geschehen. Gestatte mir nur noch ein kleines Wort. Verbiete ihm das Reden, Bruder, und töte ihn. Was soll einer, der sterben muss, noch für einen Vorteil haben? Töte ihn sofort. Und wenn du ihn getötet hast, dann wirf ihn den Vögeln vor zum Fraß. Hinweg von unseren Augen. Nur dies allein kann mich erlösen. Geh in die Kammer, Aegisthus. Und zwar schnell. Jetzt geht es nicht um Worte. Jetzt geht es um dein Leben. Was bringst du mich in die dunkle Kammer? Warum soll es im Dunkeln geschehen, wenn du dich rächen willst? Oder bist du nicht bereit zu töten? Geh dorthin, wo du unseren Vater erschlagen hast, damit du an derselben Stelle stirbst. Soll dieser Raum das ganze Leid und Elend sehen? Das deine jedenfalls. Das prophezei ich dir. Diese Art hat dir dein Vater nicht vererbt. Du sprichst zu viel, um die Tat hinauszuzögern. Los, vorwärts. Geh. Geh du voran, ich folge dir. Du sollst vorausgehen. Dass ich dir nicht entkomme? Damit du nicht nach deinem Wunsche stirbst. Es soll ein bitteres Ende sein. Hart soll es dir werden. Gleich liegst du am Boden neben ihr, der mörderischen Mutter. Sie hörten Elektra, ein Hörspiel von Helmut Peschina nach Sophokles. Elektra, Sarah Victoria Frick. Orest, Max Gindorf. Chrysothemis, Lilith Hessle. Clytemnestra, Dorothee Hartinger. Aigisthos, Markus Hering. Erzieher des Orest, Michael König. Mykenerin, Brigitte Karner. Übersetzung Karl Wilhelm Ferdinand Solger. Musik Peter Imich. Tongestaltung Elmar Peinelt und Manuel Radinger. Produktionsleitung und Besetzung Stefanie Zussner. Hospitanz Alexandra Wimmer. Regieassistenz Theresa Schwind. Regie Harald Grever. Redaktion Kurt Reisnecker. Produktion Österreichischer Rundfunk 2022. Thank you. Sie hörten die Saxophonistin Alexandra Lehmler und den Bassisten Matthias Debus. Noch ein paar Hinweise. Um Eurydike, eine Nymphe und die Frau von Orpheus, geht es im Ö1 Hörspiel am 10. Dezember. Nächste Woche wiederholen wir aus Anlass des 80. Geburtstags von Peter Handke das Hörspiel Gehen im Herzland. Peter Handke lässt sein alter Ego vom Kärntner Heimatdorf aus den Karst erforschen. Obwohl meine Zeit im Karst fast nur gehen, innehalten, weitergehen war, hatte ich nie mein übliches schlechtes Gewissen, ein Nichtsnutz- und Müßiggänger zu sein. Das Hochgefühl der Freiheit bei jeder neuen Ankunft kam von keiner Entrückung. Nicht losgelöst wusste ich mich, vielmehr verbunden. Endlich, jetzt sind wir da, sagte ich nicht im Stillen, gleich nach dem Schritt über die Hochlandschwelle, das Sausen an den Schläfen immer wieder, jetzt sind wir da, sah mich allein in der Mehrzahl. Jetzt sind wir da. Und wenn Sie sich selbst als Hörspielautorin oder Autor bzw. Hörspielregisseurin oder Regisseur versuchen wollen, für den Kurzhörspielwettbewerb Track 5 von Ö1 und der Schule für Dichtung suchen wir packende und unterhaltsame Radiominiaturen. Wie soll ich das sagen? Wie soll ich das sagen? Wie soll ich das sagen? Wie Sie wollen, genau so, im Dialekt, in einer anderen Sprache, gesungen, geflüstert oder gerappt. Wichtig ist nur, dass diese Frage vorkommt. Wie soll ich das sagen? Wenn Sie am Kurzhörspielwettbewerb Track 5 von Ö1 und der Schule für Dichtung teilnehmen wollen, dann sollte Ihr Stück außerdem einen Originalton beinhalten. Wenn es was bringt. Ganz bestimmt, denn die Siegerstücke werden mit Geldpreisen ausgezeichnet und in der Ö1 Hörspielgala am 24. Februar 2023 präsentiert. Die Reaktion darauf wäre schon spannend. Schicken Sie uns Ihre mitreißende, bisher unveröffentlichte Geschichte bis spätestens 15. Jänner. Da fehlt noch etwas. Richtig, Ihr Mini-Hörspiel darf nicht länger als 5 Minuten sein, wohl aber kürzer. Genau, das finde ich eben auch. Hochladen können Sie Ihr Stück unter oe1.orf.at/track5. Und los geht's. Wie soll ich das sagen? Wie soll ich das sagen?